ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 40 mit The Ronnie Scott Sextett, Jeff Beck, Roy Buchanan, Bob Lumen, Johnny Cash, Eric Lugosch, Gene Wooten, Kenny Vaughan, Quincy Jones, Ray Charles, Titus Turner, John Schofield, Ronald Muldrew, Johnny Powers und Roy Haynes. Thank you. Der Schlagzeuger Roy Haynes eröffnete zusammen mit Razan Roland Kirk am Tenorsaxophon, Tommy Flanagan am Piano und Henry Grimes am Bass Framats musikalisches Fundbüro Fly Me to the Moon, aufgenommen 1962 für Impulse Records, wird natürlich immer noch mit Frank Sinatra in Verbindung gebracht. Im Anschluss an Roy Haynes hörten wir Ronnie Scott, der Name, der in der Hauptsache mit einem Jazzclub in London in Verbindung gebracht wird, dessen Mitbegründer eben dieser Ronnie Scott war. Hier hörten wir den Tenorsaxophonisten als Bandleader mit dem Titel Basshaus, Ende der 50er Jahre aufgenommen. In Ronnie Scotts Jazzclub traten unzählige Jazzgrößen auf, so jammte dort unter anderem auch Roland Kirk, den wir ja am Anfang gehört hatten, mit Jimi Hendrix Ende der 60er Jahre. Leider gibt es keine Aufnahmen davon. Ende der 60er Jahre war der im Januar 2023 verstorbene Gitarrist Jeff Beck auch schon etabliert, nachdem er bei den Yardbirds und der Jeff Beck Group mit Rod Stewart der Rockmusik ebenfalls Impulse gesetzt hatte. 2007 war dann Jeff Beck letztendlich auch Gast in Ronnie Scotts und interpretierte unter anderem A Day in the Life von den Beatles, aber da war Ronnie Scott schon gar nicht mehr Besitzer und ich glaube auch gar nicht mehr am Leben. This town don't need me now. I'll I'll soon be outward bound. This town don't want me here, and God, I don't want this town. Tomorrow, who'll remember I came? Tomorrow, who'll remember my name? Don't care which road I go down, as long as I leave this town. Long as I leave this town, I've gotta leave this town. Während Jeff Beck sich gar nicht als Sänger betätigte, tat es Roy Buchanan manchmal. Aber als Sänger bezeichnete er sich auch nicht. Wir hörten das Instrumental Cajun aus dem Jahre 1971. Danach Bob Luman aus dem Jahre 1959, My Baby Walks All Over Me, mit dem Studiogitarristen Roy Buchanan, damals noch unbekannt, und er veröffentlichte höchstens mal ein, zwei Singles, die dann bei unbekannten Schallplattenfirmen erschienen. Bob Luman war zwar kein unbekannter oder obskurer Rockabilly- und Country-Sänger, dennoch konnte er sich natürlich mit dem Bekanntheitsgrad von Johnny Cash nicht annähernd messen. Johnny Cash nahm 1968 This Town auf. Dieses Lied wurde unter anderem als Soundtrack für I Walk the Line verwendet, nicht zu verwechseln mit der Johnny Cash-Biografie. Es handelt sich in dem Falle um einen Film aus dem Jahre 1970 mit Gregory Peck, ein gesellschaftskritischer Film, der in der damaligen Gegenwart, also 1970, spielt in Tennessee, und Gregory Peck gibt uns den Sheriff in der Midlife Crisis. Ob die folgenden Gitarristen sich zur Zeit ihrer aufgenommenen Instrumentals in der Midlife Crisis befanden, entzieht sich meiner Kenntnis, ist aber auch relativ unerheblich, soweit ich das beurteilen kann. Zuerst hören wir Eric Lugosch, ein Fingerstyle-Gitarrist aus Chicago, Stung Out aus dem Jahre 2011, gefolgt vom Dobro-Spieler Gene Wooden, Dobro Rumba aus dem Jahre 1993, und ebenfalls aus dem Jahr 2011 der E-Gitarrist Kenny Vaughan, Wagon Ride. Thank you. Kenny Vaughns Gitarrenlehrer war übrigens Bill Frisell seines Zeichens Jazzgitarrist oder Bill Frisell. Ich weiß nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Hier am Schluss klingt er allerdings etwas nach George Harrison während seiner indischen Phase. Wir wenden uns der schwarzen Musik der 60er Jahre zu. Zuerst Quincy Jones, Orchesterleiter, Arrangeur, nicht nur für Ray Charles, sondern auch für viele Soundtracks. Verantwortlich nahm er 1965 Baby Cakes auf. Danach hören wir Ray Charles, Sticks and Stones aus dem Jahre 1960, gefolgt von dem Komponisten von Sticks and Stones, Titus Turner, Hungry Man. Thank you. to pick us up, why won't they let us be? Bricks and stone may break my bones, but talk don't bother me. People don't get trying to pick us up when they know that I love you so. So I don't care what the people may say, I'll never, never let you go. I've been abused. And my heart. Make me feel bad, yes, anything to make me shame. Make me shame. Yes, I know. Yes, I know it. And you know it too. Don't you know it too? Don't you know it too? Yeah. Makes me long. Baby, get some victuals and come on home. Cause I'm a hungry man. Well, I'm a hungry man. Yes, I like to spread my table cotton and silk. Eat a whole cake of cornbread and clabbered milk. My knife is sharp and my fork is calling. Stomach is a growling. Cornbread and clabbered milk. Cornbread and some clabbered milk. I'm a hungry man. Oh yes, I'm a hungry man. Zwar war Titus Turner auch als Solokünstler auf Schallplatte unterwegs. Sein Hauptbetätigungsfeld war aber das Songwriting. Besonders erfolgreich war er damit bei Little Willie John, All Around the World und auch Leave My Kitten Alone sind zwei Beweise dafür. Ein weiterer Semi-Klassiker von ihm ist die Rhythm and Blues Nummer Get on the Right Track, Baby, das auch gerne von Beatgruppen gespielt wurde. Wir hören jetzt aber noch einmal eine Version von Sticks und Stones aus dem Jahre 2005, aber von John Scofield, dem Jazz-Gitarristen oder Jazz-Rock-Gitarristen, der daraus tanzbaren Jazz macht. Ich betone das so extrem, weil ja ursprünglich mal Jazz einfach nur Tanzmusik war. Framats musikalisches Fundbüro treffen auch immer wieder Gegensätze aufeinander, nicht nur stilistisch, sondern auch vom Bekanntheitsgrad. Wir hörten soeben den äußerst bekannten John Scofield und werden gleich Ronald Muldrew, einen Gitarrenkollege, hören, der nicht ganz so bekannt ist, obwohl er auf vielen Platten zu hören war und mit dem sehr bekannten Tenorsaxophonisten und Sänger Eddie Harris zusammenspielte, A Little Wes aus dem Jahre 1991, mit Larry Goldings an der Orgel. Mit Wes ist natürlich Wes Montgomery gemeint. Viele Musiker können von sich behaupten, dass sie sowohl bei Sun Records wie auch Motown Records unter Vertrag standen. Im Grunde kann das oder konnte das nur eine einzige Person machen, nämlich Johnny Pavlek. Wer ist Johnny Pavlek? Johnny Pavlek trat unter dem Namen Johnny Powers auf. Wer ist Johnny Powers? Ja, den muss man wirklich nicht kennen, wenn man sich nicht unbedingt für Rockabilly und Rock'n'Roll der 50er Jahre interessiert. Im Januar 2023 verstarb er im Alter von 84 Jahren. Da kann man ruhig an ihn erinnern. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Johnny Powers und Long Blonde Hair. Well, I love you, babe. I love you, star. You walk the bar, driving me wild. I love you once, I love you twice. Big boy, baby, you're the home of love. I love you.